Und was vor wenigen Wochen noch grünes Laub war, ist bald nur noch eine schmutzig-braune, vermodernde Masse. Doch jetzt macht sich ein Milliardenheer winziger Organismen über diese Pflanzenreste her, zerlegt und zernagt sie, bis daraus wieder fruchtbarer Boden geworden ist, in dem Gräser, Büsche und Bäume gedeihen können. Wie es wohl wäre, wenn man diese winzigen Zersetzer und Zernager einmal bei ihrer heimlichen Tätigkeit beobachten könnte. Angenommen, so etwas wäre tatsächlich möglich. Stellen wir uns vor, ein genialer Ingenieur, nennen wir ihn Frank Shorter, hätte eine raffinierte Maschine ausgetüftelt, mit der er sich selbst und die gesamte Ausrüstung, die für solch eine Expedition in den Erdboden nötig ist, also Seil, Pickel, Lampe, Walkie-Talkie und so weiter, auf die Größe eines Stecknadelkopfes und, je nach den Erfordernissen, noch weiter verkleinern könnte. Ein Knopfdruck genügt. Und schon ist unser Erfinder so winzig, dass er zwischen dem braunen Blättergewirr am Boden nicht mehr zu erkennen ist. Wir wollen doch mal hören, ob unsere Funksprechverbindung klappt. Hallo, Frank? Ist alles in Ordnung? So einigermaßen. Ich bin kopfüber eins von diesen Blättern runtergerutscht. Wirklich ganz schön feucht hier. Aber Moment, ich muss erstmal meine Helmlampe einschalten, bevor ich meine Umgebung genauer in Augenschein nehmen kann. So, jetzt bin ich startklar. Okay. Und denken Sie bitte an die Verabredung. Sobald Sie irgendeinem merkwürdigen Lebewesen begegnen oder auf einen komplizierten Vorgang stoßen, schalte ich unsere Verbindung einfach ab, damit unser Experte für Mikrobiologie, der hier neben mir sitzt, damit der dann unseren Hörern alles genau erklären kann, ja? Okay. Gut. Dann beschreiben Sie doch zunächst mal die Umgebung etwas genauer, in der Sie sich jetzt befinden. Ja, direkt über mir liegt frisch gefallenes Laub. Daran kann ich eigentlich nichts Besonderes erkennen. Aber hier neben mir sehe ich ein Blatt, das ist wohl schon etwas älter. Jedenfalls sieht es ziemlich angegammelt aus. Risse, kleine Krater und sogar eine Menge Löcher. Vielleicht Fraßspuren von Tieren. Sehen Sie sich die Blattoberfläche doch einmal mit der Lupe an. Bin schon dabei. Das sieht ja beinahe aus wie in einem Aquarium. Machen Sie keine Witze. Nein, die gesamte Blattoberfläche ist mit einem dünnen Wasserfilm überzogen. Und darin bewegen sich unzählige winzige Lebewesen. Ja, wie sehen die aus? Manche sind rund, andere länglich, wieder andere spiralförmig. Eben schwimmen sogar ein paar vorbei, die sich mit fadenförmigen Anhängseln vorwärts bewegen. Danke, Frank. Bis gleich dann. Könnten das vielleicht Bakterien sein? Ja, ganz eindeutig sind das Bakterien. Wir Biologen haben errechnet, dass diese einzelligen Organismen wohl die zahlreichsten Lebewesen auf unserem Planeten sind. Es gibt kaum einen Lebensraum, den sie nicht besiedeln. Selbst auf und sogar in unserem Körper tummeln sich viele Arten. Die meisten sind völlig harmlos, aber einige können auch gefährliche Krankheiten verursachen. Im Boden haben die Bakterien vor allen Dingen die Aufgabe, gemeinsam mit anderen Lebewesen abgestorbene organische Substanz zu zersetzen. Die Exemplare, die unser Reporter gerade beobachtet, bilden sozusagen die Vorhut. Sie sind die ersten, die sich auf die Nährstoffe stürzen, die das Regenwasser aus den Herbstblättern laugt. Hallo, Frank? Können Sie erkennen, wie diese Bakterien ihre Nahrung aufnehmen? Nein. Aber ich kann sehen, wem sie als Nahrung dienen. In dem Wasserfilm schwimmen nämlich auch eine ganze Menge Wesen, die viel größer sind als die Bakterien. Irgendwie durchsichtig sehen die aus. Viele von ihnen sind damit beschäftigt, massenhaft Bakterien zu verschlingen. Was könnten das für Bakterienfresser sein? Das sind urtümliche, einfach gebaute Lebewesen, die wir Fachleute zu den Urtierchen zählen. Sie brauchen für ihre Entwicklung so viel Feuchtigkeit, dass sehr viele Arten ausschließlich in Gewässern oder im Meer leben. Nur wenige finden in dem dünnen Wasserfilm der abgestorbenen Blätter ausreichende Lebensbedingungen und Bakteriennahrung. Können Sie in diesem Wasserfilm noch mehr Tiere entdecken, Frank? Frank? Hören Sie mich? Bitte kommen, Frank! Natürlich höre ich Sie. Aber ich musste mich erst mal verstecken. Da kommt nämlich ein wahres Riesenvieh auf mich zu. Ich habe wirklich keine Lust, meine Reportage zwischen den Kiefern eines Ungeheuers zu beenden. Das Vieh ist ungeheuer lang. Kommt mir vor wie ein ganzer Eisenbahnzug. Nur, dass statt Räder Beine dran sind. Unzählige Beine. Ich möchte wetten, dass das ein Tausendfüßer ist. Moment mal, Frank. Könnte er unserem Reporter gefährlich werden? Was meinen Sie? Einige Tausendfüßerarten machen tatsächlich zwischen Steinen und Falllaub Jagd auf andere Bodentiere, aber die Beschreibung scheint mir eher auf einen Schnurfüßer zu passen und der ist völlig harmlos und ernährt sich vor allem von altem Laub. Aha. Sie können beruhigt sein, Frank. Dieser Schnurfüßer hat bestimmt keinen Appetit auf Frischfleisch. Das habe ich inzwischen auch schon gemerkt. Er hat nämlich gerade eben ein ordentliches Stück aus dem Blatt herausgebissen. Das zerkaut er jetzt, mitsamt der Bakterien und Urtierchen, die da drauf sind. Na, besonders scheint es ihm nicht zu schmecken. Also sowas. Das ist nun wirklich ein starkes Stück. Was ist denn, Frank? Belästigt er Sie? Er selbst nicht. Aber der Haufen, den er eben direkt vor meiner Nase hingesetzt hat. Großartig. Untersuchen Sie doch den Haufen mal mit der Lupe. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ja, aber natürlich. Schließlich wollen wir doch herausfinden, wie aus den abgestorbenen Blättern fruchtbarer Boden wird. Was also ist von der Blattmasse übrig geblieben, wenn sie dem Verdauungskanal eines Schnurfüßers passiert hat? Also gut. Moment. Ich erkenne da eine Menge einzelner Blattstückchen. Nur ziemlich klein zwar, aber immer noch deutlich zu erkennen. Ja, warten Sie mal eben, Frank. Besonders gut scheint die Verdauung so eines Schnurfüßers ja nicht gerade zu funktionieren. Das ist auch nicht zu erwarten. Wir Biologen zählen die Schnurfüßer neben Asseln, Insekten, Larven, Schnecken und einer Vielzahl anderer Bodentiere nämlich zu den sogenannten Erstzersetzern. Und deren Hauptaufgabe besteht vor allem darin, die Blättermasse erst einmal gründlich zu zerkleinern. Von den vielen Nährstoffen, die darin enthalten sind, benötigen sie selbst allerdings nur einen Bruchteil. Ja, ihr Verdauungsweg bietet sogar oft noch günstige Entwicklungsmöglichkeiten für andere Lebewesen. Für Bakterien nämlich. So, bin wieder da. Können Sie auf dem Kothaufen auch Bakterien erkennen, Frank? Jede Menge. Aber jetzt gibt's was viel Interessanteres zu beobachten. Ich bin nämlich nicht der Einzige, der sich für diesen Kothaufen interessiert. Da sind inzwischen zwei sehr merkwürdige, blasse Wesen aufgetaucht. Viel kleiner als der Schnurfüßer. Höchstens 3 bis 4 Millimeter lang. Kurze Fühler, einen spärlich behaarten Körper und, Moment, 6 Beine kann ich erkennen. Also müssen das irgendwelche Insekten sein. Und die interessieren sich für den Kothaufen? Sieht so aus, dass der Schnurfüßerkot ihren Appetit anregt. Jedenfalls hauen sie mächtig rein. Mhm. Kotfressende Insekten im Boden. Was sagt unser Fachmann dazu? Was den Verdauungsweg der Erstzersetzer passiert hat, enthält noch eine Fülle von Nährstoffen, von denen wiederum zahlreiche andere Bodenorganismen leben können. Verschiedene Milben und Wurmarten zum Beispiel und ganz besonders die überaus zahlreichen Springschwänze, von denen unser Reporter wohl gerade 2 beobachtet. Springschwänze? Soll das heißen, dass sie den Schwanz zum Springen benutzen? Nicht ihren Schwanz. Was frühere Forscher als Schwanz gedeutet haben, ist in Wirklichkeit eine Sprunggabel, eine Art Katapult. Normalerweise tragen die Springschwänze dieses Anhängsel dicht unter dem Hinterleib. Bei Gefahr aber stoßen sie es kräftig nach unten und katapultieren sich dadurch von ihrem Platz weg. Oft genügt ihnen schon ein einziger Sprung, um sich vor einem Räuber in Sicherheit zu bringen. Das ist ja interessant. Hallo, Frank? Versuchen Sie doch mal, die Springschwänze aufzuscheuchen. Vielleicht können Sie dann einen Katapultstart beobachten. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Da schleicht sich nämlich eine winzige Spinne an die Springschwänze heran. Sie ist ein Stück kleiner als die beiden Kotfresser. Aber das scheint ihr überhaupt nichts auszumachen. Ja, danke. Kann das wirklich eine Spinne sein? Eine millimetergroße Minispinne? Jedenfalls haben wir Mikrobiologen bis jetzt noch keine so winzigen Bodenspinnen entdeckt. Ich glaube eher, dass es sich hier um eine Milbe handelt, die allerdings zu den nahen Verwandten der Spinnen gehört. Die meisten Milbenarten ernähren sich von pflanzlicher Nahrung oder von organischem Abfall. Wir könnten es hier aber auch mit einer Raubmilbe zu tun haben und zu deren Leibspeise gehören allerdings auch Springschwänze. Dann wollen wir aber schnell wieder unseren Reporter rufen. Hallo, Frank? Sie haben möglicherweise eine Raubmilbe vor sich, die Jagd auf Springschwänze macht. Der erste ist ja schon längst entwischt. Der hat mit diesem Katapult unterm Bauch einen Satz gemacht wie ein Weltmeister im Stabhochsprung. Ja, und was ist mit dem anderen? Der beschäftigt sich immer noch mit dem Schnurfüßerkot. Er merkt überhaupt nicht, dass sich der winzige Killer an ihn heranpirscht. Mit weit geöffneten Kieferzangen. Da! Jetzt schnappen die Zangen zu. Der Springschwanz zappelt wie wild, aber der Räuber hat ihn fest im Griff. Fressen und gefressen werden. Das scheint wohl auch eins der Gesetze im Lebensraum Boden zu sein. Ja. Die Springschwänze vermehren sich genauso wie die anderen Laubstreu- und Kotfresser auch ungeheuer schnell. Und wenn sie von den Räubern nicht in Schach gehalten würden, dann gäbe es bald mehr Springschwänze als Laubstreu. Natürlich haben die Raupenmilben auch ihre Feinde, wie zum Beispiel die Erdläufer. Die wiederum werden von Laufkäfern gejagt und so weiter und so weiter. Keine Gruppe kann sich ungehindert ausbreiten und sozusagen die Alleinherrschaft im Lebensraum Boden antreten. Alle sind in einem ungeheuer komplizierten System miteinander verbunden und aufeinander angewiesen. Wir Biologen bezeichnen so etwas als Nahrungsnetz. Jedes Lebewesen, das unserem Reporter bei seiner Expedition begegnet, ist darin eingebunden. Dann wollen wir doch mal hören, was er inzwischen beobachtet hat. Hallo, Frank? Frank, irgendetwas Neues bei Ihnen? Oh ja, ich bin gerade auf Wurzeln gestoßen. Das Merkwürdige ist nur, dass sie aus einem alten Blattstiel herauswachsen. Wurzeln? Aus dem morschen Stiel kommt ein ganzes Gewirr von gelblich-weißen Schläuchen hervor. Sowas kann doch nichts anderes sein als Wurzeln, oder? Augenblick mal. Diese Frage will ich gleich an unseren Fachmann weitergeben. Diese wurzelähnlichen Fäden gehören ganz sicher zu einem Myzel, einem unterirdischen Geflecht, mit dem Pilze, vor allem abgestorbene Pflanzenteile, durchwuchern, um ihnen Nährstoffe zu entziehen. Gerade die völlig ungenießbaren, verholzten Pflanzenteile sind für Pilze sozusagen ein Leckerbissen. Aber natürlich gibt es auch wieder Lebewesen, denen dieses Pilzgeflecht ganz besonders mundet. Was Sie da eben entdeckt haben, Frank, ist ein Pilzgeflecht. Das müsste ein Appetithappen für verschiedene Lebewesen sein. Ich habe mich auch schon gewundert, warum so viele Springschwänze an diesen Fäden nagen. Aber das ist im Augenblick alles völlig uninteressant. Ich habe nämlich gerade was ganz Tolles entdeckt, und zwar eine Art Riesenschlange. Raten Sie mal, was es ist. Na, bei Ihrer jetzigen Größe würden Riesen so ungefähr bei 5 Zentimetern anfangen, oder? Nicht schlecht geschätzt. Aber jetzt verrate ich Ihnen auch noch, dass dieses Tier sich glitschig anfühlt, rötlich aussieht und geringelt ist. Ein Regenwurm? Genau. Wenn es irgendwelche Bodenlebewesen gibt, die nicht nur der Fachmann kennt, dann sind es doch wohl Regenwürmer. Und das wohl auch zu Recht. Denn sie gehören zweifellos zu den wichtigsten Bodenorganismen überhaupt. Bei uns kommen etwa 30 verschiedene Arten vor. Einige leben vor allem im Misthaufen, andere ziehen Wiesenböden vor, wieder andere findet man zumeist in Waldböden. Manche verzehren Falllaub, andere nehmen auch mit Erde vorlieb, die noch organische Reste enthält. Verschiedene Arten fressen sich waagerecht durch die obere Erdschicht, während andere tiefe senkrechte Gänge bohren. Und sie alle tragen wesentlich dazu bei, dass der Boden gut durchmischt und gelockert wird. Das Wichtigste aber ist ihr Kot. Denn Regenwurmkot enthält viel mehr Pflanzennährstoffe als die beste Gartenerde. Hören Sie, Frank? Falls der Regenwurm irgendwo einen Kothaufen hinterlassen hat, dann nehmen Sie den doch mal unter die Lupe. Ach, schon wieder Kot. Hören Sie, ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Der Regenwurm ist mit seinem Blattstück in einen Tunnel verschwunden, der fast senkrecht in die Erde führt. Wenn ich mich an einem der Aststücke, die hier herumliegen, anseile, dann könnte ich diesen Tunnel ein Stück hinabklettern und tiefere Bodenschichten untersuchen. Gute Idee. Einverstanden. Ja, Moment mal. So. So, das Seil sitzt bombenfest. Ja, es geht los. Bin wirklich gespannt. Können Sie schon irgendetwas entdecken? Ach, die Tunnelwand sieht ziemlich verschmiert aus. Aber trotzdem kann ich eins klar erkennen. Je tiefer ich komme, desto kleiner werden die Blatt- und Aststückchen. Wie tief sind Sie jetzt? Moment mal, mein Tiefenmesser zeigt ungefähr 20 Zentimeter an. Oh, hier zweigt ein kleiner Seitengang ab. Mal sehen da. Ja, da passe ich gerade eben hinein. Also einzelne Blattstückchen kann ich hier eigentlich gar nicht mehr erkennen. Diese Bodenschicht besteht aus lauter feinen Bröckchen oder Krümeln. Manche kleiner, manche größer als ich. Die Krümel sind locker übereinander geschichtet. Dazwischen ist noch jede Menge Platz. Untersuchen Sie doch bitte einen Krümel mit der Lupe. Tja, ja, der scheint gar nicht aus einer einheitlichen Masse zusammengesetzt zu sein, wie ich dachte. Das sieht eher wie eine Art Mini-Puzzle aus. Ja, ja, ich erkenne winzige Reste von Blättern, ein paar Sandkörner, etwas Ton, ja, und natürlich jede Menge kleiner Kotstückchen. Danke, Frank. Ist das nur eine Zufallsbeobachtung oder ist das typisch für tiefere Bodenschichten? Diese lockeren Krümel sind Kennzeichen eines guten Humusbodens. So nennen wir nämlich die fruchtbare und belebte Bodenschicht. Aber nicht nur die Krümel, sondern auch die Zwischenräume sind äußerst wichtig. Sie sorgen dafür, dass der Boden immer gut durchlüftet wird und ausreichend feucht bleibt. Sagen Sie, Frank, können Sie nicht mal versuchen, sich durch die Krümel-Zwischenräume weiter in den Boden vorzutasten? Mache ich. Aber zuerst muss ich Ihnen von Minipilzen erzählen, die ich hier auf den Krümeln entdeckt habe. Sie bilden ganz feine Fäden, die ich nur mit der Lupe erkennen kann. Ja, Augenblick. Der Boden scheint ja von Pilzen förmlich durchwachsen zu sein. Ja, das hier sind aber keine echten Pilze. Wir Biologen nennen sie wegen ihrer mycelähnlichen Ausläufer zwar Strahlenpilze, aber in Wirklichkeit sind sie weit mehr mit den Bakterien verwandt. Einige dieser Strahlenpilze werden heute künstlich gezüchtet. Man gewinnt aus ihnen wichtige Heilmittel. Aber diese Mikrolebewesen sind auch noch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Durch ihre Ausscheidungen rufen sie nämlich den so typischen Geruch von frischer Erde hervor. Frank, bei dem herrlichen Duft, den die Strahlenpilze verströmen, muss die Expedition ja im Augenblick ein Hochgenuss für Sie sein. Ich muss gestehen, hier riecht es tatsächlich etwas besser als neben den Kothaufen. Dann fühlen Sie sich sicher frisch genug, um sich noch ein Stück weiter in den Erdboden vorzuwagen. Ja, von mir aus gern, aber jetzt muss ich wohl erst mal ein Stück zurück. Ich bin nämlich in eine Sackgasse geraten. Und der Gang wird so schmal, da gibt es kein Durchkommen. Und vor allem ist dort alles nass. Feucht ist es hier im Boden natürlich an jeder Stelle. Aber gerade in den schmalen Gängen, da steht das Wasser förmlich. Ja. Ich vermute, dass das Regenwasser in den weiten Gängen einfach besser abläuft. Ist das so? Das ist richtig. Aber vor allen Dingen herrscht sozusagen eine Aufgabenteilung zwischen den engen und den weiten Poren, wie wir diese Krümelzwischenräume nennen. Die engen Poren können wir uns als Wasseradern des belebten Bodens vorstellen. Hier hält sich nicht nur das Regenwasser länger, sondern aufgrund bestimmter physikalischer Gesetze steigt bei Hitze und Trockenheit durch diese Poren Grundwasser nach oben. Die weiten Poren dagegen sind gewissermaßen die Luftröhren des Bodens. Durch sie werden auch noch die Bodenorganismen in 20 bis 30 Zentimeter Tiefe ausreichend mit Frischluft versorgt. Denn das Bodenleben spielt sich hauptsächlich in dieser so etwa 30 Zentimeter starken obersten Bodenschicht ab. Wie tief sind Sie jetzt, Frank? Der Tiefenmesser zeigt knapp 25 Zentimeter. Ja und? Sind Ihnen irgendwelche Lebewesen begegnet? Oh ja, ja, vor allem Springschwänze. Aber das scheinen alles lauter Jungtiere zu sein. Wieso denn das? Na, sie sind alle viel kleiner als die, die ich ein Stockwerk höher beobachtet habe. Danke. Finden die jungen Springschwänze in tieferen Bodenschichten etwa besseren Schutz vor Feinden? Das sind keine Jungtiere, sondern ganz einfach kleinere Springschwanzarten. Die Bodenorganismen müssen sich nämlich dem Raum anpassen, der ihnen zur Verfügung steht. Und da unten zwischen den engen Poren der Humuskrümel können also nur Tierarten überleben, die von der Natur sozusagen ein paar Nummern kleiner hergestellt werden. Es sei denn, sie sind imstande, sich ihre Lebensräume selber in den Boden zu bohren, wie zum Beispiel die Regenwürmer. Wie sieht's aus, Frank? Kommen Sie einigermaßen voran zwischen den Bodenporen? Kein bisschen. Hier sind jetzt überall lauter zähe Stränge. Ach, der kleinste Hohlraum ist damit ausgefüllt. Ach, schon wieder Pilze. Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber manche von diesen Strängen sind viel dicker als Pilzfäden und führen beinahe senkrecht in die Tiefe. Ja, ich danke Ihnen, Frank. Damit ist Ihre Expedition beendet. Wiedersehen hier oben. Ich habe den Verdacht, dass wir es hier mit einer Pflanzenwurzel zu tun haben, oder? Sie haben völlig recht. Unser Reporter ist damit am Endpunkt seiner Expedition angelangt, denn alle die Organismen, die er bisher beobachtet hat, all die Tausendfüßer und Bakterien und Strahlenpilze und Springschwänze und Milben, all diese Organismen zerlegen die abgestorbene Substanz Stück für Stück Stufe für Stufe wieder in die Grundbausteine, aus der sie ursprünglich entstanden sind. Und diese Grundbausteine, die wir Fachleute Mineralien nennen, stehen jetzt wieder den Pflanzen zur Verfügung, die sie mit ihren Wurzeln aufnehmen. Einzig und allein die Pflanzen sind in der Lage, mit Hilfe des Blattgrüns aus Kohlendioxid und Wasser ihre Nährstoffe selbst herzustellen und die im Wasser gelösten mineralischen Stoffe aus dem Boden in ihren Körper einzubauen. Alle anderen Lebewesen, auch wir Menschen, können nur dank dieser unermüdlichen Tätigkeit der grünen Pflanzen existieren. Wenn der Frühling kommt, werden die Bäume wieder frische grüne Blätter treiben. Die Mineralstoffe aus dem alten Laub, die jetzt fein verteilt im Humusboden bereit liegen, werden dann wieder zu einem Teil der Pflanzen werden. Ein Kreislauf der Stoffe, bei dem seit Millionen und Abermillionen von Jahren unzählige Organismen sozusagen Hand in Hand arbeiten und in dem auch die Bodenlebewesen eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. Ein Kreislauf aber auch, der hochempfindlich auf jede Störung reagiert. Jedes Milligramm Gift, das in Form von Insektenspritzmitteln und Industrie- und Autoabgasen in den Boden gelangt, tötet unzählige dieser Lebewesen, die letzten Endes auch für uns arbeiten und auf die wir unbedingt angewiesen sind. Das Leben im Erdboden, eine Sendung aus der Reihe Naturwissenschaften.